drag the lake. Den Sunday Service zu hören und zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall und weltweit natürlich auch im Internet das Ganze. Hier geht's los, die zweite Stunde mit den Konzerttipps wie gewohnt. Eben gerade gab es zu hören eine Band aus Kanada, die da heißen USA Out of Vietnam. Und die vier haben eine Platte veröffentlicht, oder die Band Crashing Diseases and Incurable Airplanes erschienen letztes Jahr. Im Sommer. Und jetzt sind sie auf Tour. Ich bin in Hamburg und zwar im Hafenklang am Dienstag, den 27. Oktober. Eben gerade gab es ihren Song Lack of Lamp zu hören, zumindest ein Ausschnitt davon, weil der Song ist ungefähr so eine Viertelstunde lang. Also richtet euch schön ein auf Postrock mit ein bisschen Melodien dazu im Hafenklang bei dieser Band USA Out of Vietnam. Dann ebenfalls am Dienstag sind Gengar zu Gast im Molotow. Die Band gab es bereits in der ersten Stunde hier zu hören. Und dann kommen wir gleich zu unserem Konzerttipp der Woche. Und zwar Sun Lux spielt live am Dienstag Übel und Gefährlich vom letzten Album Bones hier sein Song mit dem Titel I Am The Others. Sound the alarm, but you don't feel the lungs, we have the air to shout, but we don't. No, we don't dare breathe out. I'm all the only one for all the others. For all the others. I'm all the only one for all the others. Others. Das war Sun Lux und das Ganze live zu erleben am Dienstag im Übel und Gefährlich. Hinter der Band verbirgt sich Ryan Lott. Der kommt aus New York und hat bisher 4 Alben veröffentlicht. Die ersten 3 waren grandios, großartig. At War with Walls and Mazes ging es los 2008, dann We Are Rising 2011 und Lanterns erschien 2013. Alles tolle Alben mit Songs drauf, die auf keinem Mixtape fehlen durften. Ja, mit irgendwie Elektronik und folkiges Songwriting und ein bisschen auch intelligenten Beats dabei. Ab und zu dann auch zum Ende hin ein bisschen Orchester-Sound. Ja, und jetzt kam 2015 das 4. Album Bones raus bei einer größeren Plattenfirma und die Platte dann auch eine ziemliche Enttäuschung mit vielen Keyboard-Gedaddelt-Sounds. Eben gerade der Song I Am The Other schon so ein bisschen der Höhepunkt von dieser Platte. Trotzdem mit 4 Alben im Gepäck, 3 davon sehr, sehr gut, kann man da getrost hingehen und sich freuen, dass Sun Lux alias Ryan Lott mit Band zu dritt live unterwegs auf Tour ist und spielt im Übel und Gefährlich. Das Ganze am Dienstag, den 27. Oktober. Hier nochmal der großartige Song Flickers vom Album We Are Rising. Seekers, das waren Sun Lux, etwas älterer Song, aber großartig gemacht das Ganze. Sun Lux spielen live am Dienstag im Übel und Gefährlich. Das ist hier auch Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Am Mittwoch dann sind Vessels zu Gast, Hafenklang. Die Band spielt schon mal ein bisschen im Hintergrund los hier. Und sie kommen aus Leeds, aus England, haben im Frühjahr, Februar war das irgendwie, mit Delayed Neuplatte veröffentlicht. Auch eher so Post-Rock und alles, was darum gehört. Hier kommen sie mit ihrem Song On Monos. Vessels, eine Band aus Leeds mit ihrem Song On Monos vom Album Delayed. Und Vessels könnt ihr live erleben. Am Mittwoch, den 28. Oktober, spielen sie live im Hafenklang. Am gleichen Tag im Molotow auf der Bühne sind Ezra Furman and the Boyfriends von ihrem letzten Album Perpetual Motion People. Hier ihr Song Restless Year. I set out camp in the center of town, ready Das war Ezra Furman mit dem Song Restless Year. Er spielt mit seiner Band The Boyfriends am Mittwoch im Molotow. Ebenfalls dabei sind The Blood Arm, wer in dem Fall Vorprogramm und wer Support ist und wer Hauptact ist. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall rechtzeitig hingehen und beide Bands sehen, also Ezra Furman und The Blood Arm am Mittwoch, den 28. im Molotow. Gleicher Ort, nächster Tag, Donnerstag, sind The Bohikas oder Bohikas zu Gast im Molotow. Die haben gerade erst vor kurzem im Sommer ihr Debütalbum The Making Of veröffentlicht. Und ja, hier kommen die vier Boys aus Essex, aus England mit ihrem Song Only You. Hikers hörten wir, der Song vom Album The Making Of, und die Jungs aus England gibt's live am Donnerstag im Molotow, das ist der 29. Oktober. Am Freitag dann gibt's volles Programm in Hamburg, und zwar geht's los im Mojo Club, dort sind live zu Gast die Stone Foundation. Von ihrem Album Alive Unlimited kommen sie hier mit Old Partner, New Dances. Old, wie ist das auch noch? Old Partners New Dances, das waren die Stone Foundation, live zu Gast in Hamburg am Freitag im Mojo Club. Das ist der 30. Oktober. Ebenfalls am Freitag ungefährlich zu Gast ist Julia Holter, die Dame gab es schon zu hören in der ersten Stunde. Und dann in der Fleet Street, das ist neben dem Westwerk in der Admiralitätsstraße, zu Gast aus New York der Avantgarde-Musiker Elliot Sharp, hier zu hören mit seinem Song Momentum Anomaly Except One. Sharp hörten wir gerade mit seiner Gitarre. Das Ganze könnt ihr live erleben in der Fleet Street. Das ist dann am Freitag, den 30. Oktober, dort auf der Bühne, Elliot Sharp. Da findet statt am Wochenende, Freitag und Samstag, das Über-Jazz-Festival auf Kampnagel. Da gibt es viele Bands zu sehen und zu hören. Am Freitag unter anderem bei Colin Stetson und Sarah Neufeld. Dann Sons of Kermit und noch so diverse andere, Sven Kaczirek zum Beispiel. Und auch dabei ist Herbert, Matthew Herbert, vom letzten Album The Shakes hier, sein Song Smart. Sehr cooler Song hier von Matthew Herbert. Smart war das gerade vom Album The Shakes, auch dieses Jahr rausgekommen, irgendwann im Frühjahr. Ja, und Matthew Herbert spielt live am Überjazz Festival 2015 und zwar am Freitag, den 30.10. stattfindet das Ganze auf Kampnagel. Und mit von der Partie auch am Freitag ist Mocky, einer von diesen vielen Exil-Kanadiern, die es mal nach Berlin verschlagen hat, hat auch im Sommer eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Key Change. Hier kommt Mocky mit dem Song Soulful Beat. War der Soulful Beat von Mocky. Mocky tritt auch auf am Freitag beim Überjazz Festival auf Kampnagel. Am Samstag geht es dort weiter mit zum Beispiel Bands wie Jagger Jazzist. Dann sind Orlando Julius and the Heliocentrics dabei, also mehr so äthiopische Geschichten. Auch aus Manchester Matthew Helsel und the Gondwana Orchestra. Die gab es hier schon bereits in der ersten Stunde zu hören. Dämpfung sind dabei, noch so einige andere. Das Ganze also Freitag und eben gerade aufgelistet Samstag, zwei Tage lang Überjazz Festival. Jazz mit allen möglichen Spielarten drumherum auf Kampnagel. Dann am Sonntag sind Algiers zu Gast im Molotow. die Band aus den USA, hier zu hören mit ihrem Song Remains. Gerade eben Algiers. Die Band hatte ja dieses Jahr eine Platte rausgebracht, auch nur Algiers betitelt. Das Ganze ganz im Sinne von Bands wie Birthday Party oder auch der Gun Club. Ja, und ihr könnt sie live erleben. Algiers spielen am Sonntag, den 1. November im Molotow. Am gleichen Tag geht es sehr, sehr viel poppiger und sehr viel rhythmischer zu im Übrigen gefährlich und zwar im kleinen Turmzimmer. Dort zu Gast Kayflay. Auch die hat im Sommer ihr Debütalbum veröffentlicht, Live as a Dog betitelt. Kayflay, das ist Christine Flaherty, macht wirklich ganz tolle Musik. Hier kommt sie mit Get It Right. Gotta get it right, gotta get it right. To make today. Gotta get it right, gotta get it right to make today mine. I wanna be the best. I wanna wake up feeling like I fucking slept. I wanna prove you wrong, that my story isn't written. I wanna be something gold, I wanna be someone different. Wanna turn back the clock, tell my father to be stronger, cause he missed me growing up. And I wanna tell the little girl in the corner of that room, don't lose hope, just be brave, things get better soon. I wanna fall in love. I wanna crash and burn but learn to rise above. And I don't care about success, I just wanna make you proud. I wanna be the kind of person who shows up and sticks around. I wanna stay sincere, but that kind of thing is tricky. When you give up all yourself and still the end result is iffy. Like nothing I've created even matters. So now I wanna do stupid shit. I wanna get fucking plastered. Wanna get out my brain, wanna shed my skin. I need to find someone to tuck me in. I want you to know that I wanna be better, but it feels like it's gonna take forever. Gotta get Straight, but have the strength to fall. I wanna tell my cousin to stop treating people bad. I know you think that no one sees, but I've been keeping tabs. I wanna be consoled. I want the world to change. I wanna die when I'm old, and I don't wanna make mistakes that I've been watching all my life. It's easy to do because I wanna be good despite. I wanna go somewhere else. I wanna get super high. Tell you to go fuck yourself, cause shit, I'm doing fine. I wanna go break the chain of what I'm supposed to be. I wanna locate my faith, drop down on both my knees, and honestly, I wanna ask if you'd stay for a night, for a week, or just a day. Always moving too late. Shit, I've been regretting. I wanna throw my phone, I wanna quit confessing. I wanna cast the blame, but nobody's at fault. Confusion got me building these walls. I want you to know that I wanna be better, but it feels like it's gonna take forever. Gotta get it right, gotta get it right to make today. Gotta get it right, gotta get it right to make today. Get it right. Das war Kay Flay alias Christine Flaherty, kommt aus San Francisco, macht so ein bisschen den Gegenentwurf zu Georgia. Georgia, eine Künstlerin aus London, die auch gerade so ein bisschen Beats mit Hip-Hop und Pop und irgendwie Elektronik vermengt. Und Kay Flay macht das Ganze sozusagen parallel in San Francisco. Ob die beiden sich kennen, weiß ich nicht. Würden bestimmt ein gutes Duo abgeben. Kay Flay spielt live am 1.11. im Übel und Gefährlich, und zwar in einem kleinen Turmzimmer. Auch das hier Konzerttipp der Woche vom Album Life as a Dog, nochmal den wirklich großartigen Song Make Me Fade. Don't think I've been this nervous with the cold drink in my two hands saying no thanks. Anyway it goes, cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking what for, hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady at the front door. Hate my own shit but I love yours, fuck I really love yours. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is you, constantly, that's the heart. Watch it turn black, but I'm brighter when you make.

morgen früh im ersten Sonnenlicht verdorrt. Es ist so wie ein Verräter, der die Wahrheit spricht. Es ist so wie uns die Welt will, nicht zu sein. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Bin ich dein? Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Bin ich dein? Das war das Herrenmagazin, ihr Song Ehrenwort vom Album Sippenhaft. Live das Ganze, die Sippenhaft sozusagen. Am Sonntag, den 1.11. übel und gefährlich. Dann am Sonntag spielen die Dutch Uncles, eine tolle Popband aus Manchester im Hafenklang. Deren Musik habe ich leider zu Hause vergessen. Andere Band eingesteckt, auch mit D, aber ja, dann doch daneben gegriffen sozusagen. Also Dutch Uncles Hafenklang, die Band kennt ihr hoffentlich alle, kann man hingehen. Und dann am Montag noch ein Tipp, und zwar ja eigentlich drei. Steaming Satellite spielen im Molotow, dann Black Box Revelation in der Molotow Sky Bar und einen habe ich mit Musik und zwar Lower Dance. Die Band um Jenna Hunter spielt im Hafenklang. Hier Musik vom letzten Album Escape from Evil. Song heißt Société Anonyme.